Hugo von Hofmannsthal, der Tod des Tizian, ein Bruchstück. Das Stück spielt im Jahre 1576, da Tizian 99-jährig starb. Die Szene ist auf der Terrasse von Tizians Villa nahe bei Venedig. Der Prolog, ein Page, tritt zwischen dem Vorhang hervor, grüßt artig und setzt sich auf die Rampe. Das Stück, ihr klugen Herren und hübschen Damen, das Sie heute Abend vor euch spielen wollen, habe ich gelesen. Mein Freund, der Dichter, hat mir selbst gegeben. Ich stieg einmal die große Treppe nieder in unserem Schloss. Da hängen alte Bilder mit schönen Wappen, klingenden Devisen, bei denen mir so viel Gedanken kommen und eine Trunkenheit von fremden Dingen, das mir zuweilen ist, als müsste ich weinen. Da blieb ich stehen bei des Infanten Bild. Er ist sehr jung und blass und früh verstorben. Ich sehe ihm ähnlich, sagen sie, und drum lieb ich ihn auch und bleib dort immer stehen und ziehe meinen Dolch und sehe ihn an und lächle trüb. Denn so ist er gemalt, traurig und lächelnd und mit einem Dolch. Und wenn es ringsum still und dämmerig ist, so träume ich dann, ich wäre der Infant, der längst verstorbene, traurige Infant. Da schreckt mich auf ein leises, leichtes Gehen, und aus dem Erker tritt mein Freund, der Dichter, und küsst mich seltsam lächelnd auf die Stirn und sagt, und beinahe ernst ist seine Stimme, Schauspieler deiner selbst geschaffenen Träume, ich weiß, mein Freund, dass sie dich Lügner nennen und dich verachten, die dich nicht verstehen. Doch ich verstehe dich, o mein Zwillingsbruder. Und seltsam lächelnd ging er leise fort. Und später hat er mir sein Stück geschenkt. Mir hat's gefallen. Zwar ist's nicht so hübsch wie Lieder, die das Volk im Sommer singt, wie hübsche Frauen, wie ein Kind, das lacht und wie Jasmin in einer Delfter Vase. Doch mir gefällt's, weil's ähnlich ist wie ich. Vom jungen Ahnen hat es seine Farben und hat den Schmelz der ungelebten Dinge, altkluger Weisheit voll und frühen Zweifels, mit einer großen Sehnsucht doch, die fragt, wie man zuweilen beim Vorübergehen von einem Köpfchen das Profil erhascht. Sie lehnt kokett verborgen in der Sänfte, man kennt sie nicht, man hat sie kaum gesehen. Wer weiß, man hätte sie vielleicht geliebt. Wer weiß, man kennt sie nicht und liebt sie doch. Inzwischen malt man sich in hellen Träumen die Sänfte aus, die hübsche, weiße Sänfte, und drinnen duftig zwischen rosa Seide das blonde Köpfchen, kaum im Flug gesehen. Vielleicht ganz falsch. Was tut's? Die Seele will's? So dünkt mich, ist das Leben hier gemalt, mit unerfahrenen Farben des Verlangens und stillem Durst, der sich in Träumen wiegt. Spätsommermittag. Auf Polstern und Teppichen lagern auf den Stufen, die rings zur Rampe führen, Tizians Schüler, Desiderio, Antonio, Battista und Paris. Alle schweigen. Der Wind bewegt leise den Vorhang der Tür. Tizianello, der Sohn Tizians, und Giannino, ebenfalls ein Schüler Tizians, treten nach einer Weile aus der Türe rechts. Desiderio, Antonio, Battista und Paris treten ihnen besorgt und fragend entgegen und drängen sich an sie. Nach einer kleinen Pause fragt Paris: Nicht gut? Giannino: Sehr schlecht. Er ist wach und fantasiert. Antonio: Allein, man darf sie ihm nicht geben, nicht wahr? Nein? Giannino: Ja, sagt der Arzt. Wir sollen ihn nicht quälen und geben, was er will, in seine Hände. Tizianello: Heute oder morgen ist ja doch zu Ende. Giannino: Er darf uns länger, sagt er, nicht verhehlen. Paris unterbricht ihn. Nein, sterben kann der Meister nicht. Da lügt der Arzt. Er weiß nicht, was er spricht. Desiderio: Der Tizian sterben, der das Leben schafft. Wer hätte dann zum Leben Recht und Kraft? Battista: Doch weiß er selbst nicht, wie es um ihn steht? Tizianello: Im Fieber malt er an dem neuen Bild, in atemloser Hast, unheimlich, wild. Die Mädchen sind bei ihm und müssen stehen, uns aber hieß er aus dem Zimmer gehen. Antonio: Kann er denn malen? Hat er denn die Kraft? Tizianello: Mit einer rätselhaften Leidenschaft, die ich beim Malen nie an ihm gekannt, von einem martervollen Zwang gebannt. Ein Page kommt aus der Tür rechts, hinter ihm Diener, alle erschrecken. Was ist? Page: Nichts, nichts. Der Meister hat befohlen, dass wir vom Gartensaal die Bilder holen. Tizianello: Was will er denn? Page: Er sagt, er muss sie sehen. Die Alten, die Erbärmlichen, die Bleichen mit seinem Neuen, das er malt, vergleichen. Sehr schwere Dinge seien ihm jetzt klar. Es komme ihm ein unerhört Verstehen, dass er bis jetzt ein matter Stümper war. Soll man ihm folgen? Tizianello: Gehet, gehet, eilt! Ihn martert jeder Pulsschlag, den ihr weilt. Die Diener sind indessen über die Bühne gegangen. An der Treppe holt sie der Page ein. Tizianello geht auf den Fußspitzen, leise den Vorhang aufhebend, hinein. Die anderen gehen unruhig auf und nieder. Antonio: Wie fürchterlich, dies Letzte, wie unsäglich. Der Göttliche, der Meister, lallend, kläglich. Giannino: Er sprach schon früher, was ich nicht verstand, gebietend ausgestreckt, die blasse Hand. Dann sah uns mit großen Augen an und schrie laut auf: Es lebt der große Pan! Und vieles mehr. Mir war's, als ob er strebte, das schwindende Vermögen zu gestalten, mit überstarken Formeln festzuhalten, sich selber zu beweisen, dass er lebte, mit starkem Wort. Indes die Stimme bebte. Tizianello kommt zurück. Jetzt ist er wieder ruhig und er strahlt aus seiner Blässe und er malt und malt. In seinen Augen ist ein guter Schimmer und mit den Mädchen plaudert er wie immer. Antonio: So legen wir uns auf die Stufen nieder und hoffen bis zum nächsten Schlimmern wieder. Battista: Das Schlimmere. Dann das Schlimmste endlich. Nein, das Schlimmste kommt, wenn gar nichts Schlimmeres mehr. Das Tote, Taube, Dürre weiter sein. Heute ist es noch, als ob's undenkbar wär.